mein Fenster. Beinahe verzweifelt schon versuche ich zu schreiben. Gedanken und Impressionen einzufangen, sie auf Papier zu bringen. Verständlich anderen mitzuteilen, was mich bewegt und was mein Innerstes zur Aussage gibt. Doch starre ich nur auf dieses Stück weißes Papier, versuche Gedanken zu ordnen und in zu begreifende lyrische Konstruktionen zu formen. Leere folgt. Erschaffen.